haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein armer Schlucker. Ein Finanzexperte wollte mir eine Versicherung andrehen, die mich mehr gekostet hätte als das, was ich in einem Monat einnehme. So etwas kann ich mir nicht leisten, genauso wenig wie eine dritte Säule, dritte Zähne oder eine dritte Freundin. Um meinen allgemeinen Lebensstandard ein wenig zu heben, nehme ich dafür manchmal Aufträge an, die eigentlich unter der Würde eines Privatdetektivs sind. Einer dieser Aufträge führte mich zu Frau Rosen. 500 Franken ist doch nicht schlecht für ein wenig herumstehen. Sie sagten am Telefon, ich soll für Sie den Türsteher spielen. Hier findet aber offenbar gar keine Party statt. Das ist richtig. Sie sollen lediglich an der Tür stehen und melden, wenn Sie etwas Verdächtiges hören. Vorher sollten Sie mich darüber aufklären, wem diese Wohnung hier gehört. Das ist meine Wohnung. Sie haben einen seltsamen Geschmack. Der Ohrensessel da drüben sieht aus, als wäre er schon vor 70 Jahren so altmodisch gewesen. Also gut, das ist die Wohnung meines Vaters. Und er weiß, dass Sie hier sind? Er ist drüben im Schlafzimmer. Dann sollten Sie uns vielleicht miteinander bekannt machen. Mein Vater schläft, er ist krank und er braucht Ruhe. Und Sie wühlen in seinen Schubladen und suchen nach Bargeld und Wertsachen? Ich suche nach einem Zettel. Und weshalb benötigen Sie mich als Türsteher, wenn Sie ganz legal hier in der Wohnung nach etwas suchen? Mein Vater ist in dubiose Geschäfte verwickelt. Seine Geschäftspartner könnten hier auftauchen und mich und meinen Vater bedrohen. Ja, dann riskiere ich mein Leben, wenn ich hier herumstehe. Die Leute sind keine Killer. Sie schüchtern nur ein. Entweder Sie bezahlen mir einen Tausender oder ich verlasse umgehend diese Wohnung. Also gut, 300 Franken zusätzlich, aber erst morgen. So viel Geld habe ich nicht bei mir. Und wer sagt mir, dass ich Ihnen trauen kann? War da etwas? Wo? Vor der Tür. Ich habe nichts gehört. Ich könnte Ihnen bei der Suche helfen. Was steht auf dem Zettel drauf? Das geht Sie nichts an. Ist das ein Codewort? Was? Das geht Sie nichts an. Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Das ist aber schade. Ich scherze nämlich unheimlich gerne in fremden Wohnungen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich verdopple Ihr Honorar, wenn Sie die nächsten 2 Stunden den Mund halten. 500 heute und 500 morgen. Das klingt nicht übel. Sollten Sie mich aber hereinlegen, werde ich meine Freunde vor den Grauen Panthern zu Hilfe rufen und die werden Ihnen die Hölle heiß machen. Ruhe jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich den Zettel heute nicht finde, dann bin ich aufgeschmissen. Tatsächlich suchte sie 2 Stunden lang in allen Räumen der kleinen Wohnung nach dem Zettel. Wobei ich mir nicht sicher war, ob sie tatsächlich nach einem Zettel suchte, da sie auch im Kühlschrank nachschaute und unter dem Teppich. Als die 2 Stunden verstrichen waren, hatte sie es plötzlich sehr eilig. Oh, verdammter Mist, ich habe versagt. Der schöne Traum ist geplatzt. Ich bin eine Niete. Vielleicht könnten wir das eingehend bei einem Glas Alkoholika besprechen. Wir müssen weg hier. Warum die Eile? Wacht Ihr Vater demnächst auf? Ich möchte, dass Sie mit mir zusammen die Wohnung und das Haus verlassen. Bleiben Sie dicht bei mir. Wie dicht? Ja, dicht neben mir. Wir gehen zusammen die Straße runter bis zur Unterführung. Dort bleiben Sie stehen und ich gehe weiter. Und was ist mit meinem Zusatzhonorar? Morgen, hier vor der Wohnung, um 14 Uhr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie zu den Frauen gehören, von denen man am nächsten Tag und all den anderen nächsten Tagen nie mehr etwas hört. Entweder Sie vertrauen mir oder Sie vertrauen mir nicht. Mir doch egal. Jetzt aber raus aus der Wohnung und keine Fragen mehr. Hier, nehmen Sie das als Pfand. Eine Fernbedienung? Ja, warum nicht? Ist doch egal. Das ist eine Universalfernbedienung. Neuestes Modell. Ist sicher ein paar hundert Franken wert. Ehe ich widersprechen konnte, steckte sie mir die Fernbedienung in die Jackentasche und öffnete die Tür. Wie abgemacht ging ich neben ihr bis zur Unterführung. Und wie abgemacht blieb ich stehen, bis sie aus meinem Blickfeld verschwunden war. Danach ging ich zurück zu dem Haus, die Treppe hoch und zu der Wohnung, in der ich den Türsteher gespielt hatte. Sie wünschen? Sieh an, der schlafende Vater ist aufgewacht. Ich kaufe keine Bibel. Und ich bin nicht Moses. Ich habe zu tun. Kann es sein, dass Sie nach einem Zettel suchen? Was soll die Fragerei? Sie sind nicht der Vater von Frau Rosen? Sie haben sich in der Tür geirrt. Das ist die Wohnung von Herrn Schlucker. Herr Schlucker hat keine Tochter. Nein. Und jetzt gehen Sie bitte. Könnte ich vielleicht kurz mit Herrn Schlucker sprechen? Das geht nicht. Herr Schlucker ist nicht zu Hause. Ich dachte, er liegt in seinem Bett und schläft. Es reicht jetzt. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, rufe ich die Polizei. Der Aufprall der Tür verursachte einen Luftzug, den ich in meinem Gesicht spürte, wie eine angenehme Brise. Offenbar gingen in der Wohnung von Herrn Schlucker seltsame Dinge vor. Ich ging nach unten und fragte eine Frau nach dem Hauswart. Sie zeigte auf einen Briefkasten und rümpfte dabei die Nase. Wenig später stand ich dem Hauswart gegenüber. Im vierten Stock wird eine Dreizimmerwohnung frei, sobald ich die jetzige Mieter rausgeschmissen habe. Bezahlen keine Miete, machen einen Riesenkrach. Also Nichtraucher, keine Haustiere und Ausländer nur, wenn sie Deutsch können und keine Kinder haben. Wann möchten Sie einziehen? Ich interessiere mich für die Wohnung von Herrn Schlucker. Schlucker? Angenehmer Mieter, keine Beschwerden. Pünktliche Überweisung der Miete und auch keinen Kleber, bitte keine Werbung am Briefkasten. Ich würde das verbieten, umgehend. Werbung kurbelt die Wirtschaft an. Und all die Verträger, die sich ein paar Franken verdienen, indem sie bei Wind und Wetter Werbematerial verteilen, das sind echte Helden des Alltags. Hat Herr Schlucker Untermieter? Untermieter dulde ich nicht, auch keine Wohngemeinschaften. Schwule und Lesben kommen ja auch nicht ins Haus. Und grüne Wirtschaftsverweigerer auch nicht. Kann ich Ihr Leumundszeugnis sehen? Ich will keine Wohnung. Ich will nur ein paar Auskünfte. Auskünfte? In diesem Haus wird nicht herumgeschnüffelt. Erneut spürte ich die leichte Brise auf meinen Wangen. Ich ging in eine Bar und kippte einen Whisky und einen Espresso. Als es eindunkelte, schaute ich mir das Haus von außen an. Im dritten Stock, wo die Wohnung von Herrn Schlucker zu finden war, hatte jemand das Licht angeknipst. Ich ging nach oben und traf auf einen Mann, der vermutlich der Prototyp des guten Mieters war. Na, Maloney? Haben Sie wieder illegal Polizeifunk abgehört? Oder haben Sie einen Nebenjob als Leichenbeschauer angenommen? In der Wohnung liegt eine Leiche. Üble Sache, Maloney. Der Mann liegt tot im Bett. Genaue Todesursache ist noch unklar. Wer hat den Todesfall gemeldet? Ein Herr Enderlin. Er sollte demnächst hier auftauchen. Kannten Sie den Toten? Ich glaube nicht. Wie lange ist der Mann schon tot? 1 bis 2 Tage. Aber raus mit der Sprache, Maloney. Was haben Sie hier verloren? Ich erzählte ihm die Geschichte von der jungen Frau und dem Türsteher. Er schaute mich mit jedem Satz skeptischer an, was ich ihm für einmal nicht ganz verübeln konnte. Als Herr Enderlin eintraf, herrschte noch immer Konfusion am Tatort, da der anwesende Arzt weder einen natürlichen noch einen anderen Tod ausschließen wollte und das Spurenbild widersprüchlich war. Ich fasse zusammen. Sie haben in dieser Wohnung einer unbekannten Klientin dabei geholfen, Schubladen zu suchen und Zettel zu bewachen. Umgekehrt. Das ist auch umgekehrt strafbar, Maloney. Ich könnte Sie verhaften, auf der Stelle. Sie waren heute in der Wohnung? Allerdings. Die junge Frau sagte, dass Herr Schlucker ihr Vater sei. Schlucker hatte keine Verwandten. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein armer Schlucker. Seine Kontakte zur Außenwelt liefen über seinen Computer und das Internet. Er spielte mit Menschen aus der ganzen Welt Schach. Ich war der einzige Spieler, der ihn regelmäßig besuchte. Im Schlafzimmer stehen 12 Schachbretter herum. Wie kann sich ein Mensch bloß merken, welches Schachspiel gerade an der Reihe ist? Schachspieler haben ein phänomenales Gedächtnis. Das ist auch essentiell, denn je mehr Varianten man im Kopf hat, umso flexibler kann man auf die Züge des Gegners reagieren. Leider hat Schluckers Gedächtnis zuletzt nachgelassen. Er war immerhin 80 Jahre alt. Sie haben also die Leiche gefunden? Ja, das habe ich. Sie haben einen Schlüssel zur Wohnung? Ja. Herr Schlucker war ein Mensch, der einem bedingungslos vertraute. Andere mögen das ausgenutzt haben. Ich war immer loyal und ehrlich zu ihm. Und Sie wissen nicht, wer die Frau sein könnte, die in der Wohnung nach Zetteln gesucht hat? Keine Ahnung. Mir gegenüber hat Herr Schlucker nie erwähnt, dass noch jemand einen Schlüssel zur Wohnung hat. Nach mir war noch ein anderer Mann in der Wohnung. Noch ein Mann? Sind Sie sicher, Maloney? Alkoholiker im Endstadium leiden unter Halluzinationen. Vielleicht haben Sie sich diese Frau und den Mann nur eingebildet. Ich habe ein Buch gelesen. Das habe ich befürchtet. Gehirnzellen sterben ab und erneuern sich. Aber nicht immer wird eine Gehirnzelle gleichwertig ersetzt. Das ist wie in der Politik. Eine Flasche tritt ab und eine noch größere Flasche wird gewählt. Und wenn alle Gehirnzellen durch neue Flaschen ersetzt worden sind, ist der Mensch dement und die Flasche leer oder so ähnlich. Er versuchte vergeblich, den Inhalt des Buches in vernünftige Sätze zu kleiden. Da ich noch immer die Fernbedienung in meiner Jackentasche hatte, zweifelte ich keinen Moment daran, dass die junge Frau und der Mann in der Wohnung echt waren. Vor dem Haus unterhielt ich mich mit dem Schachspieler. Das ist mir ein Rätsel. Ich kann mir nicht vorstellen, wer die junge Frau gewesen sein könnte. Es gibt zwar auch Schachspielerinnen, aber wenn Schlucker mit einer Frau gespielt hätte, dann hätte er mir das sicherlich erzählt. Schlucker war nämlich früher ein Frauenheld, hatte mir wenigstens gesagt. Die Frau hat nach einem Zettel gesucht. Falls sie wusste, dass Schlucker tot war, dann muss der Zettel für sie wichtig gewesen sein. Sie wollte entweder nicht, dass die Polizei oder der Nachlassverwalter ihn in die Hände kriegt, oder sie wollte jemandem zuvorkommen. Ich weiß nicht. Was kann ein armer Schlucker schon Wichtiges aufbewahren? Ein ehemaliger Frauenheld könnte Kinder haben, von denen nur er weiß. Schlucker konnte keine Kinder zeugen. Das war der Grund, weshalb sich seine erste Frau von ihm getrennt hat. Das hat er bis zu seinem Tod nicht verwunden. Er hat die Frau geliebt. Und wie heißt die Frau? Sie ist vor 10 Jahren gestorben, kinderlos. Naja, man kann sich sein Schicksal nicht aussuchen. Das Leben ist wie eine Schachpartie. Man kann die Eröffnung genau planen, man kann sich Zug um Zug zurechtlegen. Aber da ist noch jemand, der einem jederzeit die ganze Planung über den Haufen werfen kann. Und im Endspiel geht es oft nur noch darum, das Ende so lange wie möglich herauszuzögern. Eine Partie Schach kann man gewinnen. Im richtigen Leben verliert aber jeder irgendwann sein Leben. Hatte Herr Schlucker Feinde? Davon weiß ich nichts. Jetzt muss ich aber nach Hause. Bis morgen früh muss ich noch eine Stellung analysieren. Hochinteressant. Die Qualität ist auf meiner Seite, aber Schwarz steht kompakter. Ich gab mir keine Mühe herauszufinden, was er damit meinte. In meinem Büro schaltete ich den Fernseher ein und Franz Beckenbauer sagte ähnlich Unverständliches über ein Fußballspiel, das zur Pause 0:0 stand. Ich probierte die universelle Fernbedienung aus, doch keine der Tasten ließ meinen Fernseher reagieren. Dafür reagierte mein Telefon. Eine mir unbekannte Frau, die sich Ramona Herzog nannte, bat mich um ein Treffen. Möchten Sie wirklich nichts essen? Ich werde beim Zusehen satt. Wollen Sie den zweiten Hamburger tatsächlich auch noch essen? Aber klar, ich habe heute noch nichts Anständiges gegessen. Nehmen Sie wenigstens etwas von den Bratkartoffeln. Ich werde mir anschließend eine Pizza gönnen. Pizza ist auch nicht schlecht. Sie können mich nachher einladen. Eine kleine scharfe Pizza, das wäre toll. Sie kriegen wohl nie genug. Stimmt schon. Eine Pizza wäre jetzt zu viel des Guten. Aber ein Tiramisu wäre himmlisch. Ich habe nicht vor, Sie einzuladen. Jetzt seien Sie nicht so. Wir essen gemütlich und dann schauen wir nach Annabelle. Und weshalb sollten wir das tun? Sie öffnet nicht und sie antwortet nicht, wenn ich anrufe. Dafür ist die Polizei zuständig. Sie hat mir gesagt, dass Sie richtig cool gewesen sind in der Fremdenwohnung. Annabelle ist die junge Frau, die mich heute Nachmittag angelogen hat. Eine Notlüge. Der Gedanke, allein in der Wohnung eines Toten nach etwas zu suchen, war ihr unangenehm. Und weshalb waren Sie ihr nicht behilflich? Ich habe gearbeitet. Wonach hat Annabelle in der Wohnung gesucht? Das weiß ich nicht. Sie hat es Ihnen nicht gesagt. Sie sagte, dass sie einem Freund einen Gefallen machen möchte. Hat der Freund einen Namen? Aber sicher hat er das. Nehmen Sie kein Ketchup? Wie heißt der Freund? Das hat sie mir nicht gesagt. Das klingt alles reichlich verworren. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich glaube, ich nehme noch ein 30 Chicken Nuggets. Mm. Sie hatte den Satz kaum ausgesprochen, da stand sie auch schon auf und ging zur Bestelltheke. Geschlagene 2 Stunden später war sie endlich satt. Und wir machten uns auf den Weg zu der Wohnung von Annabelle. Auf unser Klingeln öffnete niemand, wohl aber auf meinen Händedruck. Nicht abgeschlossen. Das gibt's doch nicht um diese Zeit. Annabelle, bist du da? Wann haben Sie zuletzt mit ihr gesprochen? Sie rief mich am Nachmittag an und sagte, dass alles schiefgelaufen sei. Was war schiefgelaufen? Na, die Suche. Sie hat nicht gefunden, wonach sie suchte. Und da war sie wieder hier, zu Hause? Ich glaube schon. Wir haben uns für den Abend verabredet. Ich sollte sie abholen, aber sie öffnete nicht. Ich werde mich jetzt in der Wohnung umsehen. Glauben Sie, dass ihr etwas zugestoßen ist? Ich bin kein Hellseher. Deshalb sollten wir vielleicht zuerst Licht machen. Da liegt jemand. Das sehe ich auch. Das ist nicht Annabelle. Das sehe ich auch. Das ist ein Mann. Das sehe ich auch. Der Mann ist tot. Und wenn Sie es noch einmal sagen, das sehe ich auch, dann haue ich Ihnen eine runter. Ich lächelte, was angesichts der Leiche auf dem Fußboden ein wenig unangebracht war. Frau Herzog begann zu schwitzen. Und wenig später verabschiedeten sich zwei Hamburger und ein halbes Dutzend Chicken Nuggets in die Kanalisation. Frau Herzog hatte den Toten nie zuvor gesehen. Nachdem sie sich erleichtert hatte und die Polizei angetroffen war, fragte sie die Beamten, ob sie sich beim Chinesen etwas bestellen könne. Doch es war bereits nach Mitternacht und die Polizei hatte Wichtigeres zu tun, als leere Mägen zu stopfen. Folgendes. In dieser Wohnung wohnt eine Frau, die heute Nachmittag in einer anderen Wohnung etwas gesucht hat und dabei von einem sogenannten Privatdetektiv unterstützt wurde. Die Frau ist verschwunden. Dafür liegt ein unbekannter Toter in ihrer Wohnung. Genau so ist es. Kann ich jetzt gehen? Ich kann mir zu Hause Spaghetti machen. Sie bleiben hier, bis wir Sie erkennungsdienstlich erfasst haben. Fingerabdrücke, DNA, Schuhsohle. Sie wollen meine Schuhsohle erfassen? Neben der Leiche haben wir im Teppich Blutspuren und das Profil eines Schuhs entdeckt. Das kann uns weiterhelfen. Weshalb sollte Frau Herzog in einer fremden Wohnung einen ihr unbekannten Mann ermorden? Wenn wir unseren Computer mit den nötigen Informationen füttern, wird er eine Querverbindung finden. Es gibt fast zwischen allen Menschen in einer Stadt irgendeine Querverbindung. Sie haben ein Buch gelesen. So ist es, Maloney. Üble Sache. Das ist mein Text. Wovon reden Sie? Das weiß er selber meist nicht so genau. Sie halten den Mund, Maloney. Eigentlich hätten wir Sie gerne wegen Mordverdachts verhaftet. Leider hat sich jetzt herausgestellt, dass Herr Schlucker eines natürlichen Todes starb. Schlucker ist nicht ermordet worden. Er starb an Herzversagen. Während dieser Mann hier erschlagen wurde. Das Spurenbild ist eindeutig, Maloney. Es kam zu einem heftigen Streit. Wir werden die Mieterin dieser Wohnung zur Fahndung ausschreiben. Sie glauben doch nicht, dass Annabelle diesen Mann getötet hat. Wir glauben gar nichts. Wir orientieren uns an Fakten und an Statistiken. Menschen, die in einer fremden Wohnung ermordet werden, wurden fast immer von einer Person ermordet, die in der fremden Wohnung lebt. Aber weshalb sollte Annabelle diesen Mann ermorden? Mörder finden immer einen Grund. Das ist der Unterschied zwischen uns und den Mördern. Wenn wir einen Grund haben, jemanden zu ermorden, dann morden wir nicht, wir fluchen nur. Der Mörder hingegen will morden. Deshalb sucht er nach einem Grund. Ich suchte nach einem Grund, das Weite zu suchen und war erfolgreich. Zusammen mit Frau Herzog besuchte ich eine Bar, die auch noch tief in der Nacht geöffnet hatte. Wir aßen und tranken und bald schon hatten wir die Leiche vergessen. Ich stellte mir vor, an Frau Herzog herumzuknabbern, während sie sich mit Salzgebäck begnügte. Als wir frühmorgens in mein Büro kamen, trafen wir auf Frau Rosen, die wie eine Katze eingerollt vor der Tür lag. Nach einigen Tassen Kaffee war sie einigermaßen ansprechbar. Noch 3 Tassen, bitte. Ich brauche das. Und ich brauche etwas zu essen. Haben Sie Käse im Kühlschrank? Es reicht. Sie trinken und essen mir sämtliche Notvorräte weg. Bei der nächsten Flut bin ich aufgeschmissen. David ist tot. Ich kann es nicht fassen. Wer ist David? Du hast mir nie von ihm erzählt. David hat für Schlucker Besorgungen gemacht. Er war oft in dem Lebensmittelgeschäft, in dem ich bis vor kurzem arbeitete. Die haben mich entlassen, weil ich einer alten Frau 2 Flaschen Wein nicht verrechnet habe. David tat es leid. Er sagte, dass er mir helfen könne, zu Geld zu kommen. Apropos armer Schlucker, Sie schulden mir noch die 2. Hälfte meines Honorars. Schlucker war doch gar nicht arm. Er hatte ein geheimes Konto, auf dem 500.000 Franken herumliegt. Er hat das Geld nicht angerührt, hat sich nur jeden Tag mehrmals das Konto angeschaut. Online-Banking, was für ein Idiot. Ist reich und gibt keinen Rappen aus. Schaut sich nur an, wie reich er ist und stirbt dann zwischen 2 Schachpartien. Dieser David wusste von dem geheimen Konto. Ja, und er wusste auch, dass Schlucker sich irgendwo den PIN-Code notiert hatte, mit dem man auf das Konto zugreifen konnte, weil es mit ihm geistig bergab ging. Deshalb haben Sie in der Wohnung nach einem Zettel gesucht. David sagte, wenn wir auf dem Konto eine Überweisung vornehmen, merkt das niemand. Denn Schlucker hatte alle Unterlagen über das Konto verbrannt. Nur wenn er am Computer saß, vergaß er manchmal, dass noch jemand anwesend war. Ganz verzückt hat er auf die Zahlen gestarrt. Ich verstehe langsam. Nachdem Sie den Zettel nicht fanden, fuhr David selber in die Wohnung, um nach dem PIN-Code zu suchen. Er hat ihn auch nicht gefunden. Ich habe meine Geheimzahl auf einen Zettel geschrieben und diesen Zettel auf die Rückseite des Ladegerätes meines Handys geklebt. Nicht schlecht. Aber David hat überall gesucht und nichts gefunden. Dabei war er so sicher, dass sich Schlucker den Code irgendwo notiert hat. 3 Versuche hat man mit der Geheimnummer. Danach wird der Zugang gesperrt. Und jetzt ist David tot. Und die Polizei glaubt, dass Sie die Täterin sind. Na, jemand muss David gefolgt sein, als er aus der Wohnung von Schlucker ging. Und dieser jemand wusste ebenfalls von dem geheimen Konto. Niemand außer David wusste davon. Wenn Schlucker derart besessen war, sich die schönen Zahlen anzusehen, dann hat er das vielleicht auch während einer Schachpartie gemacht. Genau. Du hast mir doch gesagt, dass ab und zu ein Schachspieler bei Schlucker vorbeischaute. Fate Enderlin? Aber der ist doch harmlos. Niemand ist harmlos, wenn 500.000 Franken locken. Warum aber sollte er David umbringen? Vielleicht, weil er glaubte, dass David die Geheimnummer gefunden hatte. Aber David hat nichts gefunden und ich auch nicht. Ist Ihnen in Schluckers Wohnung nichts aufgefallen? Ja, es war sehr ordentlich für einen Mann, der allein lebt. Und es fehlte etwas. Machen Sie es nicht spannend, Malone. Ich komme um vor Hunger. In fast jeder Wohnung steht ein Fernseher herum. Nur nicht bei Schlucker. Kein Fernseher? Moment, aber das gibt es doch nicht. Das ist verrückt. Los, zeigen Sie mir die Fernbedienung. Hat er den Zettel auf die Fernbedienung geklebt? Lächelnd hielt ich die Fernbedienung in die Höhe. Sie stürzte sich auf mich und entriss mir das Gerät, um es mir sogleich wieder enttäuscht zurückzugeben. Wir warteten eine Stunde, ehe ich Frau Rosen bat, unseren Hauptverdächtigen anzurufen. Er war sofort bereit, sich mit ihr zu treffen. Bingo, wie der geübte Spieler sagt. Was soll das? Wo ist Frau Rosen? Sie kennen Frau Rosen? Na, ich bin diesem Probst gefolgt und habe gesehen, wie er sich mit ihr getroffen hat. Diese Gauner wollten groß abzocken, aber nicht mit mir. Der Reihe nach. Wer sind Sie und was für Schuhe tragen Sie? Schuhe? Ist dieser Mensch noch bei Trost? Er ist Polizist. Das erklärt einiges. Polizei? Herr Schlucker ist eines natürlichen Todes gestorben. Sie haben David Probst ermordet und Sie wollten den Mord meiner Freundin in die Schuhe schieben. Ihre Freundin wollte sich bereichern. Ich habe mit Schlucker unzählige Schachpartien gespielt. Ich ließ ihn oft gewinnen. Mir steht das Geld zu. Vielleicht hat er Sie in seinem Testament lobend erwähnt. Es gibt kein Testament. Schlucker war es egal, was mit dem Geld nach seinem Tod geschieht. Geben Sie mir die Fernbedienung. Ich möchte sie nur einmal in der Hand haben. Wann kamen Sie auf die Idee, dass Schlucker den Geheimcode auf der Fernbedienung versteckt hatte? Diese Fernbedienung lag plötzlich herum. Ich machte mir nichts draus. Dann aber fiel mir auf, dass sie immer neben dem Computer lag. Ich sah, wie dieser Mann aus der Wohnung ging und ich sah, dass die Fernbedienung weg war. Da habe ich die Verfolgung aufgenommen und ihn zur Rede gestellt. Dabei hat Annabelle die Fernbedienung an Maloney als Pfand gegeben. Wir sollten das alles für das Protokoll ein wenig vereinfachen. Wer hat was gestohlen und wer hat wen weshalb ermordet? Und was ist mit der Fernbedienung? Damit kann man Polizisten fernsteuern. Die sieht aus wie eine ganz gewöhnliche Fernbedienung. Jetzt sehe ich es. Das ist faszinierend. Davon kriege ich Hunger. Nicht schon wieder. Was ist es? Wie hat er den Code auf der Fernbedienung versteckt? Diese Fernbedienung taugt nichts, Maloney. Die Zahlen sind völlig verkehrt. Zuerst die Taste 8, dann die Taste 4 und dann 6 und 1. Das ist eine Fehlkonstruktion. Er hat die Tasten ausgetauscht. Das ist genial einfach. Ein brillanter Schachzug. Die Fernbedienung hatte nur einen Zweck. Fernbedienungen haben mehr als nur einen Zweck, Maloney. Man kann damit den Sender wechseln, aber auch den Videorekorder bedienen oder den Bildschirmtext. Es gibt heute auch Universalfernbedienungen, mit denen man auch den Hund, die Katze oder den Ehemann steuern kann. Das ist praktisch. Früher stritten sich die Leute vor dem Fernseher. Heute drückt die praktische Hausfrau eine Taste und der Mann geht Gassi und der Hund holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Ich habe ein Buch gelesen. Mit oder ohne Fernbedienung? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss jetzt etwas essen. Eine 500.000. Wissen Sie, was mit dem Geld geschehen wird? Es fällt an den Staat. Und was macht der Staat mit dem Geld? Er gibt es aus für unsinnige Projekte oder um Schulden zu tilgen. Ich hätte mir mit dem Geld eine Dame aus dem Osten kaufen können. Und einen Läufer, der für mich Botengänge macht. Und einen Turm, in dem ich leben könnte. Ich werde dafür sorgen, dass Sie noch vor der Gerichtsverhandlung von 8 Bauern mit Gülle vollgespritzt werden. Igitt, da vergeht mir glatt der Appetit. Enderlin gestand den Mord an David Probst und wanderte hinter Gitter. Die Fernbedienung wurde konfisziert und Frau Herzog aß in meiner Anwesenheit während mehrerer Tage derart viele Kalorien, dass mir nichts anderes übrig blieb, als sie vor die Alternative zu stellen, Pizza oder Meloni, worauf sie sich ohne zu zögern für die Pizza entschied. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein armer Schlucker.